das etwas Gewaltiges für dich und für mich. Für uns haben wir das entdeckt. Du bist drauf und dran, es zu verstehen, es einfach zu begreifen. Wir sind hier, weil es so sein soll, weil es einfach Schicksal ist. Wir wollen es nun ganz und gar, es ist einfach übermächtig. Reißt uns mit und wir sind wirklich hier. Yeah. Flieg mit mir zu den Sternen. Flieg mit mir, flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen. Flieg mit mir, flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen. Flieg mit mir, flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen. Entdeckt. Wir sind drauf und dran, es zu verstehen, es einfach zu begreifen. Ihr seid hier, weil es so sein soll, weil es bestimmt ist. Ihr wollt es nun ganz und gar, es ist einfach unbeschreiblich. Fesselt uns und wir sind wirklich da. Flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen. Flieg mit mir, flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen. Vorbei an den Kleinen, vorbei an den Großen, vorbei an den Sternen, den Großen, den Kleinen. Und über die Wolken und über den Himmel und Gruß an die Sonne, die helle, jetzt kleine. Flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen, flieg mit mir, flieg mit mir, flieg mit mir zu den Sternen, flieg mit mir, flieg mit mir. Flieg mit mir.